Ja, Mädel, Leute. Nach der letzten Lesung, Sex im Mittelalter. Jetzt schon? Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich wollte es ja gerade erklären. Ja. Ja, entweder meckern oder machen, Luna, aber nicht beide. Du bist so eine kleine Knalltüte. Kannst du damit aufhören? Das macht ganz furchtbare Geräusche. Ja. Mann. Hast du es jetzt? Und ich sehe auch. Basti ist ernsthaft über den Computer gelaufen, hat die Aufnahme ausgeschaltet. Ich werde von meiner Katze gemobbt. Machst du allein weiter jetzt? Ja? Bist du sicher? Ich weiß nicht, ob der Content so das Beste für dich ist. Ja. Mit sich brauchst Unterstützung? Oh. Ja, ich weiß. Die Zuhörer auch. Ja. Legst du dich hier hin und leistest uns Beistand? Ihr könnt es nicht sehen, aber die Katze headbangt gerade. Ich meine, sie liegt jetzt neben dem Laptop und schnurrt. Sie meint das bestimmt gut mit uns, denn sie weiß, was auf uns alle zukommen wird. Ja, nach der Lesung von Sex im Mittelalter kamen Nachfragen, ob ich nicht auch die Antwort auf die Träume oder auf den Wegen des Lebens lesen würde. Ich kann mir das nicht in voller Länge geben. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte einfach die ersten Kapitale von jeweils beiden Büchern lesen. Dann hat man das mal miteinander, das erste Buch und die Überarbeitung. Deshalb fangen wir dann an mit die Antwort auf die Träume. Prolog. Rainer ist ein 25 Jahre alter Mann, der als Schriftsteller und Filmemacher im Internet seinen Lebensunterhalt verdient. Sorry, jetzt hätte ich schon fast gelesen, er bettelt. Ja, aber das steht da gar nicht. Wieso, weiß ich auch nicht. Während seiner Schulzeit hat er sich von den wenigen Mädchen, die er angesprochen oder eingeladen hat, böse Abfuhren eingehandelt. So überrascht es wohl niemanden, dass er in Sachen Frau sehr unerfahren und zurückhaltend ist. Nun ist er 25J-Punkt und möchte sich, wen schon nicht mit der Liebe, so wenigstens mit der Lust bekannt machen. Aufgrund dessen hat er sich bei einem Kontaktmagazin gemeldet, das sich darauf verlegt hat, Menschen mit denselben Interessen oder ähnlichen Anliegen zusammenzubringen. Damit hofft er nun zumindest einen Teil seiner Sehnsucht nach der Berührung einer Frau erfüllen zu können. Doch trotz vieler Inserate und vieler Anna geht schon los, ja. Und vieler Annavnxen hat er bislang kein Glück. Es könnte vielleicht an der mangelnden Rechtschreibung dieser Annoncen liegen. Wie es so üblich ist bei solchen Dingen, hat er nach einiger Zeit die Suche aufgegeben. Mit solchen Dingen und üblich meint er, dass er bei allem sehr schnell aufgibt. Hier und da hat er nochmal in das Heft geschaut, also da, wo die Seiten nicht verklebt waren, und die eine oder andere Nachricht geschrieben, um Kontakt aufzubauen. Doch mit einer Antwort hat er bislang nicht mehr gerechnet. Ja, der einzige Anflug von Realismus. Entdeck hat er das Magazin, als er 18 wurde. Ein Freund hatte es ihm in die Hand gedrückt und meinte, sieh mal da rein und überleg's dir. Die Frauen darin sind geil und willig. Dass du keine Erfahrung hast, macht denen nichts aus. Die Frauen darin sind geil und willig. Und es stimmt, dass es denen nicht ausmacht, dass er keine Erfahrung hat, wenn er Geld mitbringt. Oh, das ist richtig. Es war ein Fehler gewesen, ihm zu sagen, dass er keine Erfahrung hatte. Denn auch wenn er sehr an Frauen interessiert war und diese auch verführen wollte, so war es leichter gesagt als getan. Sein Kumpel meinte, dass die ein oder andere schon antworten würde. Er glaubte, dass mittlerweile das ist. Er glaubte mittlerweile, dass es Zeitverschwendung war. Er gab sich viel Mühe. Ja, genau. Doch entweder war die Art, wie er schreibt, zu unbeholfen. Punkt. Oder die Frauen hatten generell kein Interesse an ihm. Schwierige Frage, wirklich. Das weiß ich jetzt auch nicht. Nach einiger Zeit machte er die Briefe Und schreiben nur noch aus Gewohnheit. Ja, klingt logisch, ganz sicher. Hey, ich hab dein Profil gesehen. Hast du Bock zu ficken? Ich meine, kennenzulernen? Aber wenn nicht, ist auch okay. Die Hoffnung verschwand nach einer Weile. Und als schon alles verloren schien, passierte etwas. Punkt. Neuer Absatz. Aber seht selbst. Das ist mal ein Cliffhanger, oder? Beim Prolog. Da bekommt man noch gleich Lust, das weiterzulesen. Ne? Mega geil. Es wird super. Dann kommen wir zu Auf den Wegen des Lebens. Kapital 1. Ein heißer Sommertag, schätzungsweise 35 Grad. Der Rainer hat ja gesagt, bei Kälte kann er nicht arbeiten, er braucht so 30, 35 Grad, sonst ist ihm das echt zu kalt. Kennt man von den meisten deutschen Sommern. Unter 30, 35 Grad geht ja gar nichts. Rainer sitzt wie üblich am PC und arbeitet. Ich lasse euch 3 Sekunden, damit ihr zu Ende lachen könnt auch, ne? Am PC und arbeitet an den Videos, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Wiederum 3 Sekunden für euch. Das Fenster im Zimmer. Fenster? Soll ich noch Lacher einspielen wie in so einer Sitcom, um euch zu unterstützen? Weil ich das Gefühl habe, es wird hier sehr satirisch. Aber halt nicht im sexuellen Sinne, sondern all die anderen Dinge. Das Fenster im Zimmer und die Tür zum Gang waren geöffnet. Da eine leichte Brise durch die offenen Fenster wehte, verschaffte es ihm eine angenehme Abkühlung. Die Deckenlampe im Arbeitszimmer war zugleich ein Ventilator, der auf der maximalen Stufe lief und so zusätzlich für Abkühlung sorgen sollte. Das allerdings nur ein kleiner Trost war. Er saß nud mit einem schwarzen Shirt bekleidet da. Es war der bisher der heißeste Tag des Sommers und mit T, trotz vielen Abkühlungen noch immer viel zu heiß. Aber er mochte diese Hitze, bei der man sich wohl und Lebeding, das finde ich irgendwie ein schönes Wort, bei der man sich wohl und Lebeding fühlen konnte. Das meint er mit Ding. Ein Lebeding. Jo. Er machte einen letzten Klick mit der Maus und minimierte das Programm. Gut, ich denke, ich schreibe noch eine Weile an meinem neuen Buch weiter. Die meisten Schriftsteller schreiben Bücher, die auf ein Gendre, gute alte Zeiten, spezialisiert sind. Er jedoch schrieb an mehreren Büchern aus verschiedenen Bereichen. Ich möchte sehr viel sagen, gerade über den Bereich Schriftstellerei, aber das würde mich sehr unglücklich machen. Im Moment arbeitete er an einem neuen Roman, das in die Erotikszene gehören sollte. Allerdings wurde bei ihm meist ein pornografischer Roman daraus. Wissen wir, Rainer. Deswegen wurden deine Kurzgeschichten ja auch von der Plattform ePubli, auf der man im Selbstverlag seine Bücher rausgibt. Ja, das ist kein Verlag, wie Rainer es mal gesagt hat, der sein Buch angenommen hat, was ganz toll ist, sondern du kannst das halt da hochladen und wenn es nicht ganz dumm ist oder halt pornografisch, was verboten ist auf dieser Seite, dann ist das halt auch möglich. Das heißt nicht, dass du ein guter Autor bist oder von einem Verlag angenommen wurdest. Ja, aber deshalb wurde das ja da auch runtergeworfen. Er rief das Programm auf und begann die letzten Sätze zu überprüfen, damit er wusste, wie er weiterschreiben würde. Während er dies tat, strich er sich immer übers Bein. Oh, ich möchte kotzen. Es machte ihn immer scharf, wen er sowas las. Einige Zeit verging und er tippte hier und da einige Verbesserungen. Immer wieder ließ er die Hand auf seinen nackten Oberschenkel liegen. Dem Anschein nach wurde er durch das, was er las, erregt, denn nach einer Weile konnte man seine Erregung auch erkennen. Das ist ganz wundervoll blumig beschrieben, Rainer. Ganz, ganz toll. Das lässt ganz viel Fantasie offen. Normalerweise sagt er immer, da ist eine Beule in der Hose, weil er Leute für zu dumm hält. Jetzt wird uns das selbst überlassen, woran man das erkennt. Er hörte, dass ein Auto die Straße hinunter und wieder hinauffahren. Scheiß-Hater, Alter, die immer rauf und runter fahren. Und nie kommt die Polizei. Es bremste und schien zu halten. Arbeitslosenstudent, ne? Es war Sonntag. Oh, vielleicht doch nicht arbeitslose Studenten, ne? Warum seid ihr nicht Party machen? Und warum habt ihr keine Rucksäcke? Seid ihr zu arm, um Sachen zu haben und euch Essen zu kaufen? Es war Sonntag und er erwartete niemanden. Bei Reiners jeden Tag Sonntag. Sowohl was die Arbeit angeht, als auch, dass er niemand erwartet. Nach einem kurzen Blick aus dem Fenster, bei dem er kaum was erkennen konnte, ist draußen Nebel des Todes? Oder kriegen wir eine Erklärung dazu? And shit. Es ist nicht geschrieben wie shit, aber es ist auch nicht entschied. Warte. Entschied! Er aber, dass es keiner genaueren Untersuchung bedurfte. Ja, das hat sich geändert. Er las weiter, schrieb weiterhin hier und da einige Verbesserungen und es schien keine weitere Störungen zu geben. Wer würde ihn am Sonntag schon groß stören? Wie gesagt, jeden Tag. Nach einer Weile ließ er seine Hand, ohne es zu bemerken, über sein Geschlecht wandern. Ich merke das auch nie, ne? Also ich meine, ja, von allen Körperteilen sind die Geschlechtsteile ja die, wo man am wenigsten was spürt, ne? Die sind so wenig sensitiv, das ist schon beunruhigend. Die Menschheit wird aussterben deshalb. Er war nun so erregt, dass er zu seiner vollen Größe aufgerichtet war. Mittelgroßes Reiskorn, oder? Nach einer Weile bemerkte er, was er tat, und spielte etwas bewusster an sich. Ist auch wuselig dabei. Er umfasste seinen Schaft mit der Hand. Bitte töte nicht den Maulwurf. Und übte etwas Druck darauf aus. Er würgt den Maulwurf. Langsam zog er die Vorhaut zurück und begann damit, es sich selbst zu machen. Er genoss die Berührung. Er hatte schon eine Weile auf dieses besondere Vergnügen verzichtet. Natürlich. Da unter der Woche wenig Zeit für derartiges blieb. Bitte? Aber jeder geht doch abends mal ins Bett und hat vielleicht noch mal 5 Minuten, ne? Jetzt für Rainer. Wo ist denn da keine Zeit für? Der Rainer macht doch nix. Und ohne eine Freundin auch wenig Anlasen dazu bestand. Ja, kennt man. Also bei den meisten Männern ist es ja so. Wenn die keine Freundin haben, dann machen die da auch nix an sich. Kennt man. Ja, da musst du jetzt auch gar nicht petzen, Eljon. Das geht die gar nix an jetzt. Ein tiefes Geräusch. Das ist kein tiefes Geräusch, das du machst, Elion. Nee. Kam aus seiner Kehle, als er einen kurzen und intensiven Moment der Lust hatte. Punkt. Der arme Maulwurf. Das ist der Protagonist in dieser Geschichte, der mir am meisten leid tut. Der kann ja auch nichts dafür, ne? Dass der da so ist. Während er mit einer Hand sein Glied masturbierte, ja, mehr Hände braucht er dafür nicht. Ein Viertel Hand hätte gereicht. Masturbierte, Punkt. Umfasste und streichelte er mit der anderen seine Hoden. Wiederum Bilder von Twitter im Kopf ist belastend. Er genoss die Berührung und dachte bei sich, dass er wieder einmal in die Sauna gehen wolle. Rainer kann nicht in die Sauna gehen, ohne dass es irgendwas mit Sex zu tun hat. Falls ihr im Hintergrund was klingeln hört, Eljan schubst gerade ihr Spielmäuschen durch die Gegend. In die Sauna gehen wolle, wo er vielleicht mal wieder mit einem anderen Mann etwas Spaß haben konnte. Ich dachte, er wollte es nicht zur Gewohnheit werden lassen und mag das eigentlich gar nicht. Denn er war sowohl von Frauen als auch von Männern sexuell angetan. Oder war das jetzt in der anderen Geschichte? Ich komme schon nicht mehr. Ist ja irgendwie auch irrelevant, ne? Auch wenn er bei Männern keinerlei Romantik, er verwendet mal Englisch, Romantik, sondern nur Lust empfand. Empfand. Das ist bestimmt eine Art Elefant, ein Empfand. Er las noch ein paar Zeilen des Buches, während er seinen Rhythmus der Lust, der Rhythmus der Lust, jetzt im DVD-Regal, in seinem Unterleib anpasste. Er tut bitte was? Sind wir jetzt wieder bei pulsierenden Lenden? Und wie passt er ihn an? Hat er einen Drehregler oder was? Ja, ich weiß nicht, ich kann sowas nicht, tut mir leid. Er wollte nicht sofort kommen, sondern das Gefühl genießen. Es war immerhin schon ein paar Wochen her, bitte. Aber, also, Ein paar Wochen her, seit er sich das letzte Mal dieses Vergnügen gegönnt hatte. Er spürte, dass er kurz vor einem Orgasmus stand. Er stöhnte erregt auf. Er wurde kurz schneller, entschied sich dann aber um und wurde wieder langsamer, um nicht sofort zu kommen. Er genoss das Gefühl, so nah an einem Höhepunkt zu sein. Es klingelte und er gab einen ärgerlichen Laut von sich. Ach verdammt, wer kommt denn jetzt? Naja, zunächst einmal nicht der Rainer. Er versuchte es zu ignorieren, doch es wiederholte sich. Das passiert manchmal, wenn Leute zu einem wollen, ja. Das ist eine Unverschämtheit eigentlich. Unwillig ließ er von sich ab und stand auf. Jetzt bereute er es, sich den Höhepunkt versagt zu haben. Wie melodramatisch, sich den Höhepunkt versagt zu haben. Auch jetzt im DVD-Regal, das ist ja furchtbar. Er ging ins Nebenzimmer, wo eine Tür zum Balkon war. Er öffnete die Fliegengittertür und rief: „Einen Moment, ich komme gleich runter." Normale Leute, ich meine, wir kennen sein Haus, ja, normale Leute wären einfach runtergegangen. Aber bei normalen Leuten dauert es halt auch nicht 5 Minuten, bis sie das Haus durchquert haben. Deswegen muss er erst auf den Balkon gehen und das ankündigen, damit die Person nicht zwischenzeitlich schon wegläuft. Er runzelte die Stirn. Wer kommt mich denn am Sonntag besuchen? Verwirrt zog er sich eine Boxer Short an. Dann überlegte er, ob er noch eine Hose brauchte. Aber da es ihm schon in der Boxer Short zu heiß war, beschloss er, dass es nicht nötig sei. Ja, ne, immer wenn ich hier ohne Boxer Short rumsitze und dann klingelt das an der Wohnungstür, dann ziehe ich mir einen von den Drachenlord-Tangas an, wo Wotzentor draufsteht. Ein ganz wundervoller Vorschlag aus den letzten Kommentaren im Übrigen. Ja, und dann überlege ich mir auch, reicht das? Ist eigentlich warm genug? Soll der Postbote sich mal nicht so anstellen? Ist komisch, die wollen dann immer Fotos machen. Also bei Rainer nicht, natürlich. Die einzigen, der am Sonntag bei ihm vorbeischauen, waren seine Freunde. Vorhin hat er noch gesagt, niemand schaut bei ihm vorbei, das glaube ich ihm auch eher. Daher verzichtete er auf eine Hose. Was? Oh klar, meine Freunde kommen bestimmt zu Besuch, dann ist es okay, wenn ich nur in der Unterhose zur Tür gehe. Ist kein Ding. Macht man so unter Freunden. Kennt man. Er ging die Treppe nach unten, während es ein weiteres Mal klingelte. Ich sagte doch, dass ich gleich komme, dachte er etwas ärgerlich. Er mochte es nicht, wen man ihn unterbrach. Ja, das wissen wir. Während er es sich selbst machte. Als er öffnete, stand er vor einer sehr ältere, schönen Frau, die er nicht kannte. Verwirrt sah er sie an. Sie musste in etwa 50 sein. Sie hatte blonde, lange Haare und sah trotz ihres Alters sehr attraktiv aus. Frauen hören sowas gerne in den 50ern, dass sie trotz ihres Alters attraktiv aussehen. Das ist etwas, das man immer schreiben kann. Das zieht Frauen an, ja. Sie hatte einen großen Busen und sie trug ein schwarzes, trägerloses Sommerkleid an, das ihr bis kurz über die Knie ging. Sie hatte passende, hochhackige Schuhe an, die ebenfalls schwarz waren. Sie sah ihn leicht amüsiert an und fragte: „Sie haben wohl jemand anderen erwartet?" Deutlich wurde ihm bewusst, dass er in Unterwäsche vor ihr stand. Es dauerte einen kleinen Moment, bis Rainer seine Stimme wiederfand. Diese Frau war genau nach seinem Geschmack. Das ist auch immer mein erster Gedanke, wenn fremde Leute an der Tür stehen, so. Neulich auch, habe ich die Tür geöffnet, stand ein langhaariger Männler vor der Tür, der wollte gar nicht zu mir, aber ich dachte mir, hey, der ist genau nach meinem Geschmack. Ich habe niemanden erwarte, der ehrlichste Satz bislang. Seine Stimme klang ungewohnt und er wunderte sich darüber. Sie ließ lächelnd ihre Augen über ihn wandern. Er spürte, wie seine Erektion zurückkehrte, als sie ihn musterte. Die Frau lächelte ihn nach wie vor an und musterte ihn nun etwas genauer mit einem interessierten Blick. Nach einer Weile, in der sie ihn gemustert, ich habe es verstanden. Okay, er ist gemustert worden. Können wir ihn auch einfach ausmustern, bitte? Ganz weit weg, aus allem. Geht das? Meinetwegen auf die Venushügel. Nach einer Weile, in der sie ihn gemustert hatte und mit den Augen auf der Beule seinen Shorts mit Deppenapostroph verweilt hatte, fragte er: Kann ich Ihnen helfen? Ist Ihnen zu helfen? Wahrscheinlich nicht. Sie sah ihn kurz an, dann senkte sich ihr Blick wieder. Er gab sich nicht der Illusion hin, dass diese Frau wegen ihr hier war. Aber dass sie ihn so genau musterte, überraschte ihn nicht. Wahrscheinlich machte nur selten ein Mann die Türen in einem solchen Aufzug auf. Das ist richtig. Aber in der Regel mustern die Frauen einen dann nicht und bleiben stehen. Vor allem nicht interessiert. Meistens laufen die dann weg. Also ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung. Ja, wenn ich an der Tür stehe nur im Tanger, dann bleiben die Frauen immer da. Und dann gibt's Gefucke und dann ziehen die bei mir ein. Habe ich so vom Rainer gelernt. Ne? Aber ich möchte Rainer keine Hoffnungen machen, dass das bei ihm jemals so sein könnte. Hatten Sie eine Panne? Haben Sie eine Panne oder was? Was wollen Sie eigentlich hier? Hatten Sie eine Panne? Fragte er, als sich eine Eiter. Ja, Eiter bildet sich ja bekanntlich ganz viel bei ihm, vor allem an den Beinen. Und fragte er, als sich eine eitere Pause zu bilden drohte. Er wollte wieder nach oben, um sich weiter zu erfreuen. Dieses Mal vielleicht sogar mit einer Fantasie von dieser Frau. Sie sah ihn wieder an. Dieses Mal aber mit einem Blick, den er nicht deuten konnte. Sie sind doch Rainer, oder? Er nickte. Er traute seiner Stimme nicht. Er sollte nichts von sich trauen. Die Frau lachte und sagte amüsiert: Ich habe sie wohl aus der Fassung gebracht. Sie öffnete ihre Handtasche, die so schwarz war, wie ihr Kleid war, und ihm bei seinem ersten Blick über ihren Körper nicht aufgefallen war. Ich bin erstaunt. Daraus holte sie einen Briefumschlag und reichte in ihm. Ich hatte in einem Kontaktmagazin letzten Monat inseriert. Wie ich vermute, kennen Sie es auch. Sie sah ihn lächelnd an. Ich habe wie üblich ein paar Briefe erhalten. Ja, Frauen, die irgendwo inserieren oder auf irgendwelchen Plattformen sind, kennen das. Die bekommen nur ein paar Briefe und Nachrichten. Aber ja, sie hat bestimmt nur ein paar Briefe bekommen. Wahrscheinlich waren die alle von Rainer. Doch einer ist mir schon beim Öffnen aufgefallen. Weil er geklebt hat und das nicht an der eigentlichen Klebefläche lag, weil es gesprengelt war und das nicht am Papier lag. Oder, also, nun. Es waren zwei Seiten und ich wusste, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Leider war kein Bild beigelegt. Du, da kann ich dir sagen, das ist ein Segen. Wirklich. Viele Bärchen können das bestätigen. Und sehr viele Leute auf Twitter. Nach den ersten zwei Sätzen wusste ich, dass ich mich mit dieser Person treffen wollte. Der Brief ist mit Hingabe und Leidenschaft geschrieben worden. Ja, bitte mal vorlesen den Brief jetzt. Das interessiert uns bestimmt alle. Rainer fing an zu verstehen, worauf sie hinaus wollte. Sie war doch wegen ihm hier. In dem Brief stand doch die Adresse. Er sah sich den Brief in seiner Hand an. Der Umschlag war geöffnet und als er ihn herausgenommen hatte, konnte er sehen, dass er mehrfach gelesen worden ist. Hochbegabt, Erzähler, oder? Das Papier war an mehreren Stellen leicht eingerissen. Lag der 50 Jahre lang auf dem Dachboden, oder? Ach, was soll's. Er brauchte den Brief nicht lesen, denn er konnte an der Hand der Unterschrift sehen, dass er von ihm sein musste. Ja, nur an der Unterschrift, nicht an dem Brief selber, den er selber geschrieben hat. Er gab ihr den Brief zurück und sagte, ja, der ist von mir. Sie nickte, als habe sich ihre Vermutung bestätigt. Dann lächelte sie etwas frech. Nun, wenn das so ist, darf ich vielleicht reinkommen? Machen Frauen übrigens oft. Ja, fremde Männer zu Hause besuchen und dann einfach reinkommen. Und am besten noch vorher niemandem sagen, wo man ist. Nur als Tipp. Er traute seinen Ohren nicht. Ja, Rainer, ich kann dir auch sagen, warum. Weil du keine Ohren hast und keinen Hals. Grüße und Liebe gehen raus. Es überraschte ihn, dass sie sich einfach so auf den Weg gemacht hatte, um ihn zu besuchen. Ja, mich überrascht das auch. Wie dumm kann man denn sein, einfach loszufahren? Ich meine, es ist Sonntag, es ist Wochenende, der andere könnte gerade Besuch von Freunden haben oder außer Haus sein oder generell erstmal gar keinen Bock, dass irgendeine fremde Person einfach so der Meinung ist, man müsste jetzt Zeit für sie haben. Aber das kann Rainer natürlich nicht wissen, denn das Konzept von Privatlebende, überhaupt einem eigenen Lebende, das kennt der nicht und für den ist es absolut praktikabel, wenn eine zukünftige Bettgefährtin einfach so bei ihm aufkreuzt. Aber das konnte sie ja nicht wissen, außer sie ist Haterin, was sie nicht ist, weil sie sich von ihm ficken lässt. Er nickte und ging zur Seite, um sie einzulassen. Ihr Lächeln wurde freudig und sie trat ein. Wenn man einmal in der Schanze ist, dann bleibt das Lächeln bestimmt nicht mehr lange freudig. Sie standen nun im Flur und als er die Tür schloss, wurde es dunkle. Ja, kenne ich auch aus meiner Wohnung. Ist quasi immer so, wenn ich hier die Tür auf und zu mache, dann wird es in der ganzen Stadt Tag und Nacht. Ich kann Ihnen nicht viel anbieten, sagte er. Zweiter ehrlichster Satz in diesem Buch. Das stimmt. Das ist schön, dass er das sagt. Mit dem Maulwurf, dass da nicht viel ist. Das ist ehrlich. Wegen der Dunkelheit konnte man nur Schatten und Umrisse erkennen. Seht ihr, es ist Nacht geworden, weil er die Tür geschlossen hat. Bei ihm läuft das auch so auf dem altschaurigen Berge. Plötzlich spürte er eine Berührung an seinen Shorts. Wieder mit SCH und Deppenapostroph. Während er nach dem Lichtschalter tastete. Ein fröhlicher Seufzer. Was? Wie klingt denn ein fröhlicher Seufzer? Ist das so, ach, oder was? Hä? Ich glaube, Sie können mir genug anbieten. Ihr Griff umschloss seinen Schaft, soweit es durch die Shorts möglich war. Das halte ich logistisch und anatomisch für unwahrscheinlich. Er stöhnte erregt auf und drückte auf den Lichtschalter. Als er das Licht eingeschaltet hatte, sah er, dass sie dicht an ihn herangetreten war. Sie lächelte als ein Pulsieren und es geht los. Es pulsiert. Durch sein Glied schoss. Badum. Ist es so, Leute? Männers? Piu, piu oder was? Ein Pulsieren schoss durch sein Glied. Nee, ist klar. Und er erneut stöhnte. Sie fühlen sich aber etwas verspannt an. Vielleicht können wir etwas dagegen machen. Nicht wir. Gute Dame, du. Du bist die Einzige, die in der Lage ist, überhaupt etwas zu machen. Der kann nur liegen und nichts machen. Sie lächelte. Irritiert sagte er. Punkt. Hier unten ist es etwas zu heiß, denke ich. Ja, oben ist es bestimmt besser. Ich habe in meinem Arbeitszimmer ein Sofa. Und es ist angenehmer als hier unten in der Hitze. Und jetzt denken wir bitte alle an das Zarensofa. Und dass es bestimmt eine richtig gute Idee ist, eine Frau zum Fucken da hineinzuladen. Dankeschön, tschüss. Lächelnd sagte sie, ich mag es, wenn es heiß ist. Ich kotze gleich. Ich denke, heiß wird es uns oben genauso wie hier unten. Maul, fügte sie mit einem Streicheln über ihn hinzu. Über den ganzen Rainer? Da ist sie aber eine Weile unterwegs. Hoffentlich ploppt ihre Hand nicht in eins der Faltendäler. Da kommt man ganz schwer wieder raus, glaube ich. Wieder spürte er, wie sein Glied pulsierte. Unsicher lächelte er. Alle lächeln sie. Ich nicht. Was mit euch? Lächelt ihr? Wenn ja, warum? Er hatte noch sehr wenig Erfahrung. Keine Erfahrung, hat er uns erklärt, mit Frauen und fühlte sich gerade unbehaglich. Auch wen ihn die Frau sehr erregte. Als hätte sie erraten, was er dachte. Ja, die Charaktere in seinen Geschichten können sowas, sagte sie. Punkt. Keine Sorge, ich werde Ihnen sehr gerne zeigen, was ich weiß, und wir müssen nichts machen, was Sie nicht wollen. Das ist unfassbar beruhigend, dass sie nicht vorhat, ihn zu nötigen oder Schlimmeres. Damit ging sie ein Stück zurück, als wollte sie ihre Worte damit unterstreichen. Sie nahm die Hand von ihm. Sie hat es aus dem Faltenteil geschafft. Glückwunsch! Glückwunsch! Lauf! Und lächelte weiterhin. Das hätte man so eigentlich nicht schreiben müssen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er schreibt, dass er mit ihrem Gesicht irgendwas anderes tut, können wir davon ausgehen, dass sie lächelt. Ganz einfach. Es dauerte eine Weile, bis er seine Gedanken klar fassen konnte und fragte: Also, wollen wir nach oben gehen, oder? Bist du dumm oder so? Kannst du mal zuhören? Entschuldigung. Sie nickte und fragte: Ich möchte Sie nicht, Punkt, Punkt, Punkt, Rainer, fragen. Enden mit einem Fragezeichen. Vielleicht hätte dir das jemand beibringen sollen, deswegen sage ich dir jetzt. Langsam werde ich so ein bisschen aggressiv. Merkt man das? Ich weiß nicht. Das Wir sind immer noch im ersten Kapitel bei Die Antwort auf die Träume. Du. Sie sah ihn fragend an. Ich komme nicht mehr mit. Ich habe auch Fragen, ganz viele, aber ich komme gerade nicht mehr mit. Also sagte er, Sie können mich mit Du ansprechen. Ach so, ja, okay. Während er sie siezt. Zum einen mag ich das Siezen nicht und zum anderen, wen wir das, das tun. Das ist groß geschrieben, aber das tun ist in Gänsefüßchen. Auf verstörende Art und Weise aufs Knuffigste verklausuliert irgendwie, oder? Im Gegensatz zu allem anderen, was bisher gesagt wurde und vor allem, was noch gesagt werden wird und getan, ist das so, das tun. Als ob zwei 13-Jährige miteinander sprechen würden. Wie ich vermute, spielt es keine Rolle, oder? Sie sah ihn an und lächelte. Er hatte sie mit sie angesprochen, was ihr zeigte, dass er, wen sie es verlangen würde, auch siezen würde. Wenn er erstmal erklären muss, dass er ja total der Gentleman ist, ne? Aber es ist ja bei ganz vielen von Rainers Geschichten so, dass Leute etwas tun und dem anderen das direkt etwas über dessen Motive sagt, genauso wie es ist und nicht wie derjenige es interpretiert. Und ich glaube, dass Rainer denkt, so funktioniert das wirklich. Wenn er etwas tut, dann muss der andere das doch wissen, was seine Absicht ist. Übrigens das Geknopsel im Hintergrund, falls man es hören sollte und es unschön ist, das ist die Katze. Insofern dürfte es verziehen sein, nicht wahr? Katze. Ja, sie frisst genüsslich. Aber er hatte ihr das Du angeboten, also überlegte sie nun, ob sie es ihm erlaubte, dass er sie auch duzte oder siezte. Du hast recht, Rainer, also darfst du mich auch mit Du ansprechen, weil er recht hat? In dem Fall muss Rainer uns alle siezen, alle Kakader. Aber wir dürfen Rainer duzen, wir müssen nicht, Herr Winkler, sagen, weil Rainer hat nie recht. Er reichte ihr die Hand. Sie sah ihn an. Will er sie jetzt Händchen haltend nach oben führen? Achso, er will ihr die Hand geben, ne? Das würde ich lassen. Wirklich, das. Nee. Sie sah ihn an. Ich wurde so erzogen, dass man sich beim Kennenlernen die Hand gibt. Und jetzt muss er noch zeigen, dass er nicht nur Gentleman ist, sondern Erziehung genossen hat. Natürlich. Dinge, die Menschen im normalen Leben sagen. Ja. Sie lächelte erneut, dann reichte sie ihm die Hand. Mein Name ist Caroline. Er lächelte. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Sie schüttelten sich die Hände. Weiß jemand wieso? Ich meine, sie hat ihm schon das Glied geschüttelt. Das ist doch irgendwie unnötig jetzt. Dann sagte er, es tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest sagen? Fragezeichen. Rainer, diesen Satz, ne? Den hättest du 100-mal in Discord-Leaks anbringen können. Es tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Es wäre wundervoll gewesen. Sie schwieg kurz, bevor sie sagte, ich wollte dich fragen, wo das Schlafzimmer ist. Sie sollte vielleicht fragen, wo der Notausgang ist. Sie lächelte, als er rosa im Gesicht wurde, als ihm die Bedeutung ihrer Frage klar wurde. Ja, es war bisher auch nicht klar, dass sie Sex haben würden. Der wollte bestimmt zum Sofa gehen, um ihr Tee zu kredenzen, dann hätten sie sich unterhalten, dann wäre die nach Hause gefahren oder was? Halt doch die Sie zwinkerte und sagte, natürlich nur, wen du willst. Er schluckte und sagte mit einer leicht zitternder Stimme, ich würde mich freuen, es ist auch oben. Er dachte bei sich aber, Punkt, ich wollte mich erfreuen, anscheinend bekomme ich mehr, als ich zu hoffen wagte. Sie lächelte über seine Reaktion. Dann geh bitte vor. So ging er zur Treppe und gemeinsam gingen sie nach oben. Er sah sich immer wieder um. Er sah sie an, doch wen sie seinen Blick bemerkte, wandte er sich rasch wieder um. Schon ein bisschen witziges Bild, wenn ihr euch diese enge Treppe vorstellt. Und jetzt diese Szene. Als er oben war, drehte er sich zu ihr um und wartete auf sie. Und daran, dass sie wegläuft, ne? Er ging in das Zimmer zu seiner Linken, Punkt, wo die Tür offen stand, um die Brise, die draußen wehte, durch die offenen Fenster des Hauses zu locken. But, but, but, but, but, but, but. Jo, alles klar. Aber das Einzige, was diese Fenster und der Inhalt des Hauses hereinlocken, sind Mäuse und Ratten und Kakerlaken und Maden. Ich lese jetzt mal weiter. Wohnst du alleine? Das habe ich doch, glaube ich, in meinem Brief geschrieben, oder? Habe ich das nicht schon mal im Stream gesagt, Ada? Immer dieselben Fragen, verdammte Axt. Habe ich in den Brief an dich geschrieben, an den Brief in die anderen, an die anderen Frauen? In die anderen Frauen. Oh ja, stimmt auch irgendwie. In meinem Brief an die anderen Frauen. Und jetzt fragst du ja nach Kakela. Stimmt, ich wollte mich nur vergewissern. Es gibt ein paar Leute, die Sachen schreiben, die nicht stimmen. Und wenn du solche Leute suchst, dann kann ich dir Rainers Blog empfehlen. Da stehen ganz viele von solchen Texten drin. Ich sage immer die Wahrheit. Sie lächelte. Das ist gut. Es könnte nämlich laut werden. Er stand noch mit dem Rücken zu ihr, worüber er gerade froh war. Aber er hat sich doch eben noch umgedreht gehabt. Und er hat auf sie gewartet. Mit dem Rücken zu ihr, oder was? I. Wie so eine Eule. Er steht jetzt mit dem Rücken zu ihr, aber er hat den Kopf umgedreht. So. So konnte sie sein rotes Gesicht nicht sehen. Sie standen nun in einem kleinen Raum mit einem Schreibtisch, auf dem ein Bildschirm und daneben ein PC stand. Links neben der Tür stand ein Tisch, auf dem eine Kaffeemaschine stand. Das ist ganz wichtig. Und zwar auch und vor allem deshalb, weil der Rainer ja damit flext, dass er drei Kaffeemaschinen hat. Das sind immer drei mehr Kaffeemaschinen, als die Helder besitzen. Aber er trinkt eigentlich fast gar keinen Kaffee mehr. Aber er hat eine Profi-Kaffeemaschine auf seiner Wunschliste. So wichtig ist das. Auf einem Geschirrtuch, na logisch, standen ein paar Tassen und Löffel in einem Becher. Die Tassen standen auch in dem Becher? Okay. Vor dem Tisch, das ist nicht das Komischste an dieser Geschichte, vor dem Tisch stand ein blaues Sofa. Was? Worauf ein braunes Kissen und eine Decke lagen. Caroline stand noch in der offenen Tür. Nein, du hast eben gesagt, sie stehen beide in dem Raum. Als ein Windhauch durch den Raum wehte. Als Rainer den Luftzug spürte, drehte er sich um. Er sah gerade noch, dass Carolines Rock durch den Wind gehoben wurde. Punkt. Der ihr nur bis zu den Knien ging. Punkt. Ja, Rainer kann das nicht wissen, aber durch so ein kleines laues Lüftchen fliegt halt so ein Rock nicht so hoch, dass jetzt das passiert, was er schreibt. Nämlich sie trug nichts darunter. Also konnte er kurz einen Blick auf sie werfen. Das passiert so nicht. Außer da, wo Rainers her hat, nämlich aus Animes. Sie hatte einen kleinen Streifen Haare stehen. Ihre Beine und Oberschenkel waren rasiert. Ihre Oberschenkel sind bitte was? Also, ich muss ja sagen, durch Rainers Geschichten, da lerne ich schon ein paar wichtige Dinge, die mir in dieser Welt niemand beigebracht hat. Dinge über den Venushügel zum Beispiel. Und halt darüber, dass ich mich jetzt 31 Jahre lang mich nicht an den Oberschenkeln rasiert habe. Was ein fataler Fehler ist. Ich werde sofort ins Bad gehen und das überarbeiten. Deswegen ist das auch mal so flaumig da. Das muss einem doch jemand sagen. Und jetzt bitte mal abstimmen. Glaubt Rainer, dass Frauen sich auch an den Oberschenkeln rasieren? Einfach, weil er keine Ahnung hat, wo Frauen sich rasieren müssen. Oder war es für Ramona und Rita nötig? Deshalb denkt er das. Er fand, sie hatte schöne Beine. Er hat die Beine die ganze Zeit gesehen. Sie hatte nur einen Rock bis zu den Knien, meine Güte. Also, ach. Ja, die Oberschenkel sind nicht der schönste Teil an schönen Beinen von Mullen. Vor allem, wenn die um die 50 sind. Und das ist jetzt außerordentlich lieb gemeint. Liebe Mullen in den Kommentaren, die vielleicht um die 50 sind, ja? Aber ihr wisst, wie es halt ist. So. Und der Rainer weiß es halt nicht. Sie bemerkte seinen Blick und versuchte nicht einmal, sich wieder zu bedenken. Ja, wenn sie sich mal bedenken würde, dann würde sie auch nicht mehr da stehen, verdammte Axt. Bisschen mitdenken wäre schon gut. Dann könnte die Geschichte hier enden, so wie es sein müsste. Sondern schien es zu genießen, dass er sie ansah. Das passiert, wenn man nicht mitbedenkt. Der Wind ließ nach und ihre Kleidung bedeckte sie wieder. Es war ein ausgesprochen ausgiebiger Luftzug, der da ins Haus gelockt wurde. Sie lächelte über seine enttäuschte Miene. »Du darfst mich noch genauer sehen, wen du willst.« Sie sah sich im Raum um, ohne auf eine Antwort zu warten. Sie bemerkte die Fahne, die über eine Tür hing. Also stellte sie sich davor, um sie sich genauer anzusehen. Darauf war einem Drache und eine Elfe mit Flügel. Die Elfe saß im Gras und lehnte sich mit dem Oberkörper an den Hals des Drachen. Neben ihren Kopf hatte sie eine Hand gelegt. Der Drache hatte seinen Hals und Schwanz. Tut mir leid, im Kontext dieser Geschichte. Ja, eklig. Der Drache hatte seinen Hals und Schwanz so um die Elfe gelegt, dass sie in einer Art Mulde saß. Sie sah das Bild einige Minuten an und sagte dann, einige Minuten, die Frau ist wirklich nicht schnell im Mitbedenken. Du magst offenbar Drachen? Nicht doch. Er nickte geistesabwesend. Nicht nur Drachen, ich finde Kunst allgemein sehr schön. Sie sah sich im Raum weiter um. Auf einem Regal an der Wand bemerkte sie eine kleine Drachenstatue. Als sie ihn anschaute, bemerkte sie, dass er sie musterte. Ohne es zu bemerken, strich es sich über die Oberseine. Short. Ist. Sie lächelte. Offenbar wollte sie, dass er sich auf sie freute. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Raum und bemerkte ein Poster, das ebenfalls einen Drachen zeigt, der eine Burg auf einer Klippe umflog. »Also Drachen magst du auf alle Fälle«, sagte sie lächelnd. »Könnt ihr bitte aufhören zu lächeln und könnt ihr bitte diese thematische Redundanz lassen? Wirklich. Ja, er mag Drachen, wir haben's verstanden. Mann! Okay, ja, mir geht's gut, Entschuldigung, mir geht's gut. Ah, super. Die Fahne bewegte sich im Wind und sie sah sie wieder an. Etwas bedauernd dachte Rainer, dass der Wind zu schwach wehte, um ihr Kleid nochmal zu heben. Sie schob sie neugierig zur Seite und ging durch die dahinterliegende Tür. Erschrocken bemerkte er es. Das war der Weg ins Schlafzimmer. Ja, damit war jetzt auch überhaupt nicht zu rechnen, ne? Er folgte ihr zögerlich. In dem Raum stand ein großer Schrank und ein großes Bett. In einer Ecke stand ein Tisch und ein kleiner schwarzer Ledersessel. Was soll Rainer denn mit einem kleinen Sessel, bitte? Ansonsten war der Raum fast leer. Kein Fernseher? Nein, ich finde, ein Fernseher hat im Schlafzimmer nichts verloren. Ich entsinne mich, dass Rainer mal einen sehr teuren Fernseher auf die Battleliste gesetzt hat, weil er oben einfach kein Fernseher hat im Schlafzimmer, sondern nur unten oder so. Und das ging aber wirklich nicht. Sie nickte und drehte sich um. Also, willst du mich nun sehen? Fragte sie, ohne dass ein Fragezeichen da steht, mit einem zärtlichen Ton. Mir ist auch unklar, wie sich das anhört. Er schluckte und nickte etwas nervös. Sie lächelte und ohne zu zögern streifte sie den wenigen Stoff, den sie trug, ab. Das Kleid rutschte über ihre Hüfte und landete auf dem Boden. Darunter trug sie nur einen Stoff, der sich über ihre Brüste spannte. Rainer, das nennt man BH. Und du hast dich mal darüber mokiert, dass der Rest, ja, der Herrschaften der Welt das Ding nicht lediglich in 2 Sekunden mit nur einer Hand aufkriegen kann. Ja, weil du kriegst das hin. Stoff, Rainer. Ja. Wir Frauen, wir tragen da nur einen Stoff um unsere Brüste. Mehr halt brauchen die nicht. Sie drehte sich um und bückte sich, um ihre Schuhe auszuziehen. Er stöhnte, als er sie sah. Er streichelte über sich. Da sie sich umgedreht hatte, konnte er ihre Schönheit bewundern, als sie sich bückte. Was soll denn diese Verklausulierung? Ich weiß, im anderen Buch lässt er die komplett fallen. Konnte er ihre Schönheit bewundern, als sie sich bückte? Was zum Fick? Sie erhob sich wieder und sagte: Du bist etwas schüchtern, was? Warum? Er schluckte schwer. Nun, normalerweise fassen mich die Männer an, sobald ich mich bücke. What the fuck? Manche sind sogar so schnell, dass sie schon in mir sind, bevor ich den ersten Schuh ausgezogen habe. Rainer hat wirklich dieses Bild, dass er der Einzige ist, der nicht sofort über eine Frau herfällt. Ja, dieses, es ist mir wichtig, dass eine Frau Lust empfindet. Ich könnte mich auch zurücknehmen. Ich muss auch nicht unbedingt kommen, solange die Frau ihren Spaß hat. Aber so viele Männer da draußen, denen geht es nur um sich, aber mir natürlich nicht. Mit leidigem Blick sah er zur Seide. Ja, ich lese das hier mit leidiger Stimme allmählich. Sie ging ein paar Schritte auf ihn zu. Als sie vor ihm stand, sagte sie: Sieh mich an. Zögernd hob er den Blick und ließ ihn über sie wandern. Lächelnd sagte sie: Du brauchst keine Angst zu haben. Angst schmälert deine Erregung und macht dich schwächer. Ja, und dieser Satz, ne? Der schmälert bestimmt die Erregung nicht von einem Mann, der halt unsicher und nervös ist. Nö. Mach dich schwächer. Herz oder liebst. Sie legte eine Hand an seine Wange. Sie kam noch ein Stück näher und küsste ihn. Ihre Augen hatte sie geschlossen. Doch er hatte seine vor Schreck weit aufgerissen. Das ist übrigens auch etwas, das nur in Animes passiert. Also da eigentlich den Mädchen. So, aber nun ja. Ne? Rainers Realität. Damit hatte er nicht gerechnet. Er spürte ihre Zunge, die immer wieder gegen seine stieß. Sie legte ihre Hand an seine Hüfte und drückte ihn leicht gegen sich. Er spürte ihre Brüste, die sich zwischen seinem Shirt und ihrem Tuch an ihm rieben. Tuch. Das Tuch um ihre Titne. Ist klar. Ihre Zunge streichelte übers. Ihre Zunge streichelte über seinen Gaumen. Also ehrlich, erstmal kennen wir Rainers Zähne. Dank Rainers Beschreibung kennen wir sogar seinen Zungenbelag. Und über seinen Gaumen will ich gar nichts wissen. Und zum Zweiten ist das wirklich die erotischste Beschreibung eines Zungenkusses, der gerne in der wäre, die ich je gelesen habe. Sie legte ihre Hand an seine Hüfte und drückte ihn leicht gegen sich. Er spürte ihre Brüste. Achso, da waren wir schon. Über seinen Gaumen und stieß wieder gegen seine. Er begriff, dass sie wollte, dass er sie bewegte. Also versuchte er, ihre Zunge zurückzustoßen. Die wundervolle Beschreibung eines Zungenkussers geht weiter. Er hatte seine Hand an ihre Hüfte gelegt, doch sie zitterte. Er war so erregt, dass er fürchtete, jeden Moment zu kommen. Sie begann leicht zu saugen, um seine Zunge in ihren Mund zu locken. Schon wieder wird was gelockt. Hoffentlich kommt da kein Windstoß dazwischen. Als er dem Sog nachgegeben hat, drückte sie ihn mit ihrer Zunge immer wieder in eine andere Richtung. Und langsam wurde ihm klar, dass er ihren Mund zu erkunden begann. Nee, er macht gar nichts. Die haben noch nicht mal Sex und das ist schon belastend. Sie legte ihre Hände an seinen Hintern. Welchen davon? Und wie viele Hände hat die Frau? Sie braucht ein paar mehr. Ermutigt durch die Situation machte er dasselbe bei ihr. Sie drückte ihn noch ein Stück an sich und die Beule in seiner Hose stieß gegen sie. Das und ein Stöhnen, das sie von sich gab, als er seine Hände über ihren Hintern streicheln ließ. Punkt. Sorgten dafür, dass er genau in diesem Moment kam. Er stöhnte und spürte, dass eine Ladung Eine Ladung, natürlich. In seinen Shorts spritzte. Sie löste ihre Lippen von ihm und sah ihn an. Sie hatte ihn nicht losgelassen und sah ihn einfach an. Es tut mir leid, sagte er zögernd und mit zitternder Stimme. Sie lachte und sagte, deswegen? Ich habe vor, lange zu bleiben. Willst du dich für jedes Mal, wenn es wen ist, dir kommt, entschuldigen? Nein, er sah zu Boden. Zögernd fragte er, wie? Doch sie küsste ihn schon wieder und unterbrach ihn so. Nach einer Weile, in der er nur ihre Berührung spürte und ihre Zunge in seinem Mund. Punkt. Oder in ihren, je nachdem, wo sie es gerade wollte. Punkt. Löste sie sich von ihm und streichelte über seine inzwischen feuchten Shorts. Punkt. Oh, Ende des Kapitels. Danke. Vielen Dank dafür.